gefunden, an der Küste findet man Öl. Größere Vermögen bringen die Träume von Glück, die man hier auf Zell oder Schrank.